Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. Landwirtschaftsminister beim Neujahrsempfang der Grünen, schwerer Unfall bei Husum und Langdamm gelingt Auswärtserfolg. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Landwirtschaftsminister Christian Meyer war beim Neujahrsempfang von Bündnis 90 Die Grünen im Kulturwerk in Nienburg zu Gast. Er sprach sich für eine nachhaltige, umwelt- und tiergerechte Landwirtschaft aus und forderte bessere Preise für die Landwirte. Neben dem Minister sprachen sich auch die Grünen Mechthild Schmidhüsen, Katja Keul und Helge Limburg für einen besseren Umgang mit den zuströmenden Flüchtlingen aus. Der Kirchenkreis Stolzenau veranstaltet im Oktober eine Studienreise nach Jordanien. Auf der 8-tägigen Reise soll das geschichtsträchtige Land kennengelernt werden. Am kommenden Montag findet um 19.30 Uhr im Stolzenauer Gemeindehaus eine erste Informationsveranstaltung statt. Pastor Carsten Gelshorn berichtet. Da werde ich anhand von Lichtbildern auf die Reise einstimmen und auch sonstige Informationen gerne rausgeben, wenn sich irgendwelche Fragen ergeben. Also es ist zunächst einmal eine Reise des Kirchenkreises Stolzenau-Loccum, der ist der Veranstalter, aber es kann grundsätzlich jeder, der daran Interesse hat, mitfahren. Da gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Wer an Jordanien interessiert ist, darf mit. Zu einem Unfall kam es gestern Abend gegen 18 Uhr auf der Landstraße 370 kurz vor dem Ortseingang Husum. Ein PKW und ein Kleintransporter kollidierten. Dabei kam die Frau im PKW ums Leben. Der Fahrer des Transporters erlitt nur leichte Verletzungen. Die L370 war für die Zeit der Ermittlungen und Bergungsmaßnahmen ganzseitig gesperrt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einem 8:4 Auswärtssieg bei den Rangers in Belm startete das A-Team des Dartclub Langendamm in die Rückrunde der Niedersachsenliga. Mit 6 Siegen aus 8 Einzelspielen wurde der Grundstein für den Auswärtserfolg gelegt. Mit diesem Erfolg sichert der DCL die Tabellenführung und knüpft nahtlos an die Erfolge der Hinrunde an. Am kommenden Wochenende steht das nächste Heimspiel an. Gegner für Langendamm sind dann die Lumberjacks aus Salzgitter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.